Hallo, hallo, hallo, meine Freunde aus den deutschsprachigen Ländern. Hier ist der Reinhard Hirtler. Ich dachte mal, dass das der beste Weg ist, um all diesen Leuten zu danken, die uns treu unterstützen, die mich treu unterstützen. Ich habe gesehen in den letzten Monaten, dass immer wieder von Personen, Privatpersonen, einfach Unterstützung eingegangen ist im Glaubenszentrum Liechtenstein für Reinhard Hirtler persönlich. Und dafür bin ich einfach dankbar und ich wollte euch diesen Dank ausdrücken. Warum tue ich das hier und nicht euch persönlich? Ich habe euren Kontakt nicht, ich kenne euch ja gar nicht. Das geht einfach dort ein über dieses Konto, wo wir auch das Brazilian Kids Care Konto haben, im Glaubenszentrum Liechtenstein. Und da steht dann immer wieder dabei einmal für Reinhard Hirtler persönlich. Und jetzt wollte ich mich einfach so hier bei diesen Leuten bedanken. Ich bin wirklich dankbar dafür. Natürlich sind wir auch dankbar für alles das, was wir für Brazilian Kids Care tut. Gar keine Frage, aber da kommen ja die regelmäßigen Rundbriefe rauf. Aber ich wollte mal persönlich Danke sagen für all die Leute, die eben mich auch unterstützen in dem, was ich tue. Ich schätze das riesig und bin euch wirklich sehr dankbar dafür. Und ich bin immer wieder überrascht, wie Gott mich verwendet, im deutschsprachigen Raum Großartiges voranzubringen und Großartiges zu tun. Wir haben eine Ernte vor uns. Also danke an euch, die mich persönlich treu unterstützt haben in den letzten Monaten. Herzlichsten Dank. Ich schätze das vom tiefsten Herzen. Ganz herzlichen Dank. Wir werden das deutschsprachige Europa verändert sehen. Davon bin ich sicher.